since I met you, I can relate to love songs. Since I met you, I've been smiling so far. Since I met you, I've been singing love songs. Since we met, but let's take it from the start. 2 p.m., got to go to the dentist. Wait for the tram as I check my to-do list. I postpone at least 3 things I got to do. Make a call, that's when I see you. Cute boy looking younger than me, you. Make a funny move and that's when we start. Talking like you's a friend of a friend. Next, we're packed in the tram like sardines in a can. 2 stops later, I know half of your life. 3 stops later, you know half of mine. Boy, you look so fine, I guess it's stuck in my mind. But 3 stops later, it's already the time. Since I met you, I can relate to love songs. Since I met you, I've been smiling so far. Since I met you, I've been singing love songs. Since we met, but let's take it from the start. So you just broke up with your girl. I'm a single with her own liquor world. We make each other shine like hidden pearls. As her shyness makes us act like nerds. So we smile and laugh and talk and tell. Boy, it's been so long since I felt so well. For now I won't force your precious shell. But if you need more, ring my bell, let me tell. Since I met you, I can relate to love songs. Since I met you, I've been smiling so far. Since I met you, I've been singing love songs. Since we met, but let's take it from the start. It all is always beautiful. The beginning of it all is always beautiful. You have to sing love songs, dance to love songs, whistle love songs. You gotta make love to love songs, play love songs, write love songs. You have to sing love songs, dance to love songs, whistle love songs. You gotta make love to love songs, play love songs, write love songs. It's all about the love songs. Yeah, that's right, that's right. Since I met you, I can relate to love songs. Since I met you, I've been smiling so far. Since I met you, I've been singing love songs. Since we met, but let's take it from the start. Since I met you, I can relate to love songs. Since I met you, ja, hallo und herzlich willkommen hier zur 48-Stunden-Sendung bei Bauhaus FM. Wir nähern uns ja schon langsam dem Ende. Heute 19 Uhr wird es dann schon wieder vorbei sein. Aber bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit, um genau zu sein, noch 5 Stunden. Und die nächste Stunde, haben wir wieder Neuigkeiten für euch aus der Architektur und der Urbanistik. Ja, und für diese Stunde haben wir uns hier 2 Gäste eingeladen und die stellen sich jetzt am besten gleich mal selber vor. Ja, vielen Dank, Corinna. Mein Name ist Lisa Pusch und ich studiere Media Architecture an der Fakultät Architektur und Urbanistik und spreche heute zusammen mit meinem Gast Dr. Sabine Zierold zusammen über das City Visions Festival in Jena. Das fand im vergangenen Oktober statt und war mit 2 Projekten unserer Uni auch dort vertreten und die wurden mit großem Erfolg im Stadtraum gezeigt. Herzlich willkommen, Sabine. Ja, hallo Lisa. Ich freue mich über unsere Möglichkeit hier zu sprechen und freue mich auf deine Fragen. Genau, deshalb stelle ich dich zuallererst einmal vor. Du bist nicht nur die Sprecherin des Studiengangs Media Architecture, sondern auch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur Darstellungsmethodik der Fakultät Architektur und Urbanistik. 2005 hast du über den medialen Raum der Architektur promoviert und so bereits vor knapp 10 Jahren die Beziehung der Bereiche Medien und Architektur untersucht. Der Studiengang Media Architecture selbst wurde auch 2005 gegründet und fungiert seitdem als interdisziplinärer, internationaler und interkultureller Schnittpunkt der Fakultäten Architektur und Urbanistik sowie Medien. Kommen wir doch schon direkt zur ersten Frage. Das Jena als Stadt trägt ja den Titel Lichtstadt und ist für Carl Zeiss und sein Planetarium sehr bekannt. Da passt ein Licht- und Wissenschaftsfestival ja sehr gut. Was genau ist denn das City Visions Festival und was ist sein Konzept? Ja, City Visions Jena ist ein neues Licht- und Wissenschaftsfestival, das vom 8. bis 11. Oktober 2015 mit dem kuratorischen Thema der unsichtbaren und sichtbaren Städte zu einem Lichtparcours einlud. Wie können unsichtbare Städte und Orte, die heute in Echtzeit Daten generieren und Prozesse steuern, mit künstlerischen und räumlichen Szenarien visualisiert werden? Das haben wir uns gefragt. Jena als Lichtstadt und Wissenschaftszentrum für optische Technologien war ein urbanes Labor und Bühne für internationale und regionale Medienkunst und erforschte in interaktiven Lichtinstallationen die Auswirkung und den Einsatz dieser unsichtbaren optischen Technologien. Wie wir wissen, war Jena auch ein Zentrum der Frühromantik. Deshalb veranstaltete die Stadt zum UNESCO-Lichtjahr 2015 eine Vielzahl an Aktivitäten zum Thema Romantik, Licht und Endlichkeit. Und ein wesentliches Element der Romantik war es zum Beispiel die Suche nach dem Verborgenen, das heißt dem Sichtbarmachen des bis dahin Unsichtbaren. Hier knüpft das City Visions Licht Festival mit seinem Motto von unsichtbaren und sichtbaren Städten im Oktober an. Ja, vielen Dank dafür für die kurze Einleitung. Das kuratorische Motto des Festivals, das hast du ja gerade schon kurz genannt, von unsichtbaren und sichtbaren Städten. Das klingt zuallererst sehr abstrakt. Was genau ist damit gemeint? Ja, mit diesem Motto sollte ein Bewusstsein für die Veränderung unserer Städte entwickelt werden, die heute in Echtzeit Daten generieren, Prozesse steuern und vielschichtige Verflechtungen von Wahrnehmungsebenen in unseren Alltag einbringen, die wir mit bloßem Auge nicht mehr wahrnehmen können. Der urbane Raum ist zunehmend mit digitalen Sensoren und Netzwerken verbunden, die unsichtbare Daten generieren. Diese Ideen passten sehr gut zum Thema unseres Media Architecture Semesterprojektes Urban Interface, bei dem es um die Verknüpfung von virtuellen und aktuellen Welten im öffentlichen Raum ging und die Sichtbarmachung von Informationen des urbanen Raumes. Wie ist das City Visions Festival in das UNESCO-Licht ja denn genau eingebettet? Welche Akteure hat es? Im Rahmen des internationalen UNESCO-Lichtjahres 2015 hatten Jena Kultur und das Public Art Lab Berlin Akteure und Experten aus den verschiedenen Bereichen Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft, Technologie und Stadtentwicklung zu dem interdisziplinären City Visions Lab eingeladen, um gemeinsam die unsichtbaren und sichtbaren Städte zu diskutieren. Ziel war es, eine interdisziplinäre Kooperation zwischen den einerseits Jena Kulturschaffenden, zum anderen den Universitäten, der Friedrich-Schiller-Universität, aber eben auch der Bauhaus-Universität Weimar und den Jena Forschungseinrichtungen und Unternehmen zu schaffen, um das Festival vorzubereiten. Als Mitglied im kuratorischen Beirat des Festivals konnte ich maßgeblich an der Gestaltung mitwirken. Ja, das hat sich sicherlich auch an den beiden studentischen Projekten gezeigt, die dann bis zur Realisierung gebracht wurden. Wie genau entstand da der Kontakt zum Festival? Wie kam der Studiengang Media Architecture da zum Schachzug? Susa Popp, die künstlerische Leiterin des Public Art Labs, ist auf unsere vielfältigen Aktivitäten im Studiengang Media Architecture aufmerksam geworden und hatte den Studiengang zur Teilnahme an der interdisziplinären Plattform des City Visions Lab eingeladen. Ihre Absicht war es, den kreativen und wissenschaftlichen Austausch zwischen Jena und Weimar und eben zwischen den Universitäten, aber auch den Kooperationspartnern zu fördern. Ich war sofort bereit, wie du dir vorstellen kannst, mit den Studierenden an diesem Vorhaben mitzuwirken und hatte unserer Unterstützung zugesagt. Das kuratorische Thema über unsichtbare und sichtbare Städte stellt für mich eine gesellschaftliche Relevanz dar, die für die Entwicklung der studentischen Projekte eine Rolle spielen konnte. Bereits im Wintersemester hatten wir dann 2014-15 mit unserem Projektthema Fassade als urbanes Interface die Möglichkeit zu kooperieren. Und ich hatte Susa Popp als Gastkritikerin zu den Plenumsveranstaltungen des Projektes eingeladen. Ein weiterer sehr prominenter Gastkritiker war Mark Shepard von der University at Buffalo, State University of New York, der in dem Semester bei uns unterrichtet hatte und der dich, Lisa, als Mentor bei deinem Studium in den USA betreut hatte. Genau. Im Sommersemester dann setzten wir das Projekt mit dem Titel Urban Interface fort. Es entstand eine Kooperation der Weimarer Professoren. Das waren die Darstellungsmethodik, Professor Kästner, Interface Design, Professor Gehlhaar und Human-Computer Interaction, Professor Hornecker. Also ein sehr interdisziplinäres Team aus Lehrenden und Studierenden. Und wir hatten wirklich die Absicht, die besten Studentenarbeiten in Jena zu realisieren. Susa Popp war als Gastdozentin eingeladen und brachte von Anfang an tolle Ideen und Kontakte mit. Sie stellte eine enge Verbindung mit Kooperationspartnern aus Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft in Jena her. Wir hatten regelmäßige Treffen und auch Exkursionen für die Studierenden, um unterschiedliche Standorte und deren Anforderungen in Jena kennenzulernen und einen Erfahrungsaustausch aller Beteiligten in Gang zu setzen. Ja, das klingt ja nach einem ganz schön interdisziplinären Team, was da am Start war. Welche Projekte genau realisiert wurden und welche Rolle der Studiengang Media Architecture dabei spielt, was genau Media Architecture auch ist, erfahren wir nach dem ersten Lied, und auch die Liedauswahl dreht sich ganz um das Thema Licht. Jetzt hört ihr als erstes Light It Up von Major Lazer. Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. Willkommen zurück zur 48-Stunden-Sendung von Bauhaus FM und wir sprechen gerade über das City Visions Festival in Jena, das im Oktober 2005 stattfand und bei dem auch Studierende der Fakultät Architektur und Urbanistik vertreten waren. Ich spreche hier mit Dr. Sabine Zierold, sie ist Sprecherin des Studiengangs Media Architecture. Die beiden beteiligten Studierenden sind ja Teil des Studiengangs Media Architecture selbst, sowie Architektur und Medieninformatik. Was zeichnet den Studiengang Media Architecture aus und was bedeutet Media Architecture eigentlich genau? Erzähl uns doch mal etwas darüber. Ja, wir hatten zur Summary-Ausstellung der Bauhaus-Universität im Juli 2015 eine sehr umfangreiche Ausstellung zum Studiengang vorbereitet, die das 10-jährige Bestehen dieses Studienganges erforschte und das dynamische interdisziplinäre Spannungsfeld von Medien und Architektur am Beispiel von Studienprojekten und Forschungsarbeiten aufzeigte. Im Bereich der Media Architecture geht es aus meiner Sicht immer um Kommunikation und Vermittlung. Das Verhältnis von Architektur und Medien können wir in drei Richtungen betrachten. Zum einen die Integration von Medien in der Architektur, aber auch die Betrachtung der Architektur als ein Medium an sich, sowie die Darstellung und Verbreitung von Architektur mit den Medien und in den Medien. Das ist ein weites Feld und ich kann nur beispielhaft einige Themen nennen, die wir gerade im Studiengang bearbeiten. So zum Beispiel Ausstellungs-, Messe- und Museumsgestaltung. Unser aktuelles Projekt ist die Summary Oberlichtsaal Galerie 2019. Lichtinszenierungen wie zum Lichtfestival in Jena vergangenes Jahr. So auch Informationsleitsysteme, Lernumgebungen wie Selbstlernmodelle für Kinder, aber auch innovative Darstellungs- und Präsentationsmethoden wie das Videomapping auf die Meininger Schlossfassade oder auch auf das Haus am Horn. Themenschwerpunkt ist auch die Entwicklung und Gestaltung von Kommunikationsnetzwerken, die Anwendung von mobilen Apps wie der digitale Bauhausspaziergang, den wir jetzt mitentwickeln wollen und im Sommersemester als Thema haben. Ja, das klingt ja nach einer ganzen Anzahl von Projekten in den Schnittstellen von Medien und Architektur. Kommen wir jetzt zurück zum Festival. Warum wurde denn der konkrete Ort Sonnenhof gewählt? Der Gebäudekomplex wurde von Meyer H. und Partnerarchitekten ja als Hauptsitz der Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss EG im Frühjahr 2014 eröffnet. Und er besteht aus 4 Gebäuden. Das Areal liegt inmitten der Innenstadt, also der Altstadt von Jena, und ist dort auch vom Marktplatz zu erreichen. Was zeichnet diesen besonderen Ort für die beiden Projekte aus? Ja, die Studierenden hatten vorerst noch andere Standorte, auch im Visier, Passagen, Plätze und Fassaden in Jena. Für den Sonnenhof hatten wir dann die Möglichkeit der Finanzierung und Realisierung bekommen von der Stadt. Der Sonnenhof ist ein halb öffentlicher Raum im Zentrum von Jena, wie du schon beschrieben hast. Er verbindet durch mehrere Passagen den historischen Markt im Zentrum Jenas mit der Verkehrsader des Löbter Grabens. Und die angrenzenden neuen Gebäude werden als Wohnungen, Büros und Läden öffentlich genutzt. Frau Dr. Franz, die Kuratorin des Romantikjahres in Jena, hatte für uns den Kontakt mit der Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss EG hergestellt, der Eigentümergesellschaft dieser Gebäude, um Ideen für die Beleuchtung und Inszenierung des Ortes zu entwickeln. Es war eine Steigerung der Attraktivität des Sonnenhofes gewünscht, zum einen, und eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Die Stadtbewohner und Passanten sollten eingeladen werden, durch Partizipation und Interaktion mit den Lichtinstallationen unsichtbare Informationen des Ortes sichtbar zu machen und so eine neue Identität zu entwickeln. Das sind eine Menge Faktoren, die da zusammenkommen. Ein ganz bekannter Bauhäusler, Laszlo Moholy Nagy, sagte einmal, Design ist die Organisation von Materialien und Prozessen auf die produktivste Weise, in einem harmonischen Gleichgewicht aller für eine bestimmte Funktion notwendiger Elemente. Könnte man sagen, dass hier im Sonnenhof noch die Interaktion zu diesen Elementen hinzugekommen ist? Wie zeigt sich die speziell im Kontext der Media Architecture? Licht ist ein sehr wesentliches Medium der Informationsvermittlung, aber auch der Gestaltung in Architektur. Das Mediumlicht wollten wir nutzen, um Fassaden und Strukturen im öffentlichen Raum als interaktive Schnittstellen zu virtuellen Räumen zu entwickeln. Der wechselseitige Einfluss von digitalen und Medien und Architektur führt dabei zur zunehmenden Verschränkung von architektonischem und digital vernetztem medialem Raum. In der Architektur kann dabei eine Entwicklung von mobilen Interface-Anwendungen hin zu räumlichen und objektbezogenen Anwendungen mit integrierten digitalen Systemen zur Vernetzung der physischen und der digitalen Wirklichkeit beobachtet werden. Welche Rolle hat denn dann der Mensch noch in diesen Schnittstellen der physischen und digitalen Welten? Welche Rolle hat der speziell im Sonnenhof inne? Der Mensch als Bezugsgröße mit seinen physiologischen und psychologischen Parametern ist Ausgangspunkt unserer Gestaltung gebauter und medialer Wirklichkeit. Die individuelle Steuerung von Fassadenelementen durch Besucher und Nutzer des Sonnenhofes ermöglichte ihnen Interaktion und Kommunikation zwischen dem öffentlichen und dem privaten Raum oder aktuellem und virtuellem Raum. In die Architektur oder in die Installation integrierte Schnittstellen wie Sensoren, Screens oder Displays ermöglichen Kommunikation und verarbeiten interaktive Zugriffe der Nutzer wie Gesten, Bewegung oder physikalische Veränderungen der Umgebung von Licht, Luft, Schall, Temperatur oder auch Wind. Daraus ergeben sich für uns neue Herausforderungen für die Gestaltung von Architektur mit integrierter Technik. Das Thema behandelt auch einen aktuellen Smart City Diskurs, bei dem es um den Gegensatz von einerseits passiver Datengenerierung von Sensornetzwerken, die eben unsichtbar geschieht, im Gegensatz zur sichtbaren und aktiven Generierung von Daten und Informationen durch die Bewohner zur Entwicklung von neuen Identitäten. In der Stadt Jena bot sich für uns als Standort und räumlicher Kontext mit ganz konkreten Anforderungen der sozialen Kommunikation und individuellen Interaktionen sehr gut an. Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Welche beiden Projekte genau realisiert wurden, das hören wir nach dem nächsten Lied. Hier ist Coldplay mit Daylight. Bye. Willkommen zurück zur 48-Stunden-Sendung vom Bauhaus FM und wir reden gerade über das City Visions Festival, das vergangenen Oktober in Jena stattfand, als Teil der Rubrik Neuigkeiten aus der Fakultät Architektur und Urbanistik. Mein Name ist Lisa Pusch und ich studiere Media Architecture und zusammen mit mir hier im Studio ist Sabine Zierold, Sprecherin des Studiengangs Media Architecture. Hallo zurück. Hallo Lisa. Jetzt wollen wir über das erste konkrete Projekt, das von Studierenden entworfen wurde und realisiert wurde, sprechen. Es trägt den Titel Sonnengarten und wurde von Abraham Ornelas, Till Fastnacht und Johannes Marschall entwickelt. Was verbirgt sich dahinter? Mit ihrer Arbeit Sonnengarten wollten die Studenten den inneren Bereich des Sonnenhofes gestalten und ihn als erholsamen Aufenthaltsort etablieren. Als Gegengewicht zu der durch Beton und Stahl dominierten Umgebung wurde für die Installation organisches Material verwendet. Das Projekt bestand aus zwei Holzkonstruktionen, die mit Pflanzen bewachsen waren, auf den vorhandenen Lüftungsauslässen installiert wurden. Und die Besucher konnten mit den Pflanzen interagieren und das Licht steuern. Die Installation führte anschaulich vor, wie Stadtnatur die Stadt lebendig macht. Welche Rolle spielt Natur denn überhaupt als Interaktion in den Städten von heute? Und wie werden physische und immaterielle Formen der Interaktion verknüpft? Hierzu hören wir Abraham Ornelas. Er sagt dazu: Wir bräuchten jetzt einen Einspieler, liebe Technik. The interactive plants had influence on the way the lights appeared inside the installation. People should directly get in touch with the plants and use them in a way they might never thought before. When a visitor touched one of the plants, they changed the color of the corresponding light. To transfer the touch of a plant to a light, first the plant needs to be connected to a microcontroller. Then the signals are sent to a laptop to be analyzed, and the lights are connected to the laptop through a DMX controller. Therefore, when the signal is recognized as a touch input, the DMX controller sends a command to the light in order to change the color. This is actually a new way to get attention from nature in cities. This project is an exploration to approach urban landscape in a different way, where we understand plants as living beings, which has senses, and we are able to understand them and interact with them. In other words, we could say that we expand our senses through technology to create awareness. Plants were not always perceived as being with the ability to feel and to communicate in the Western society, until the 18th century, where British scientists brought the mimosa plant to the European countries. These plants had the ability to directly react to environmental threatening influences by closing its leaves rapidly. This obvious proof of plants reacting to influences started a new research about plants not only as unconscious creatures. With modern technology, it's possible to measure plant signals more precisely. Current research deals with questions like plants having the ability to remember rudimental information, for example. Genau, und Abraham sagt quasi, für alle, die der englischen Sprache nicht ganz so vertraut sind, dass die räumliche Installation die Art und Weise der Interaktion mit Pflanzen im Stadtraum hinterfragt. Entwickelt wurde eine neue Form der Interaktion, die über einen direkten physischen Kontakt mit Pflanzen funktioniert. So wird der Umgang mit Natur im urbanen Raum experimentell betrachtet und reflektiert. Pflanzen werden als aktive Teilnehmer von Kommunikation hinterfragt. Ihre Fähigkeiten der Reaktion auf beispielsweise Umwelteinflüsse und äußere Signale werden mit dieser Installation thematisiert. Sabine, wie schätzt du diesen experimentellen Ansatz ein? Welche Rolle hat die Natur in den Städten der Zukunft für dich? Für mich haben Pflanzen einen sehr hohen Stellenwert in der Wahrnehmung der städtischen Umgebung. Sie steigern die Aufenthaltsqualität von Orten enorm und beeinflussen unsere Aufmerksamkeit sicher unbewusst. Ich glaube, dass das Projekt sichtbar macht, was in der Welt der Pflanzen sowieso stattfindet, aber für uns nicht wahrnehmbar ist. Das ist die Kommunikation der Pflanzen untereinander und mit ihrer Umwelt und warum nicht auch mit uns Menschen. Für mich ist der experimentelle Ansatz des Projektes der Interaktion mit Pflanzen sehr interessant, weil damit der visuellen Reizüberflutung unserer Wahrnehmung in Städten eine haptische Erfahrung entgegengesetzt wird. Ja, vielen Dank für diese sehr konkrete Antwort. Wir hören nun das nächste Lied und widmen uns dann dem zweiten Projekt Lightwalk. Hier ist Ellie Goulding mit Lights. I had a way then, losing it all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown. And I'm not sleeping now, the dark is too hard to beat. And I'm not keeping now, the strength I need. Zurück bei der 48-Stunden-Sendung vom Bauhaus FM und wir reden immer noch über das City Visions Festival Jena, was im Oktober stattfand. Wir neigen uns langsam dem Ende zu und kommen nun zum zweiten Projekt, dem Projekt Lightwalk, das von Sandra Hesse und David Heaton von der University at Buffalo realisiert wurde. Es befindet sich im Sonnenhof in Jena in einem Transitraum mit viel Durchgangsverkehr. Und ich würde gern von Sabine Zierold, meinem Gast, wissen, was das Besondere an dieser Installation ist und was sie auszeichnet. Das Projekt Lightwalk ist eine Arbeit, die auf die Zwischenorte der Stadt Jena aufmerksam macht. In dem Projekt ist es speziell die Hauptzugangspassage, die zum Sonnenhof der Carl Zeiss AG führt und die mit den anderen Seitenpassagen des Hofes verbunden wurde. Mit der interaktiven Lichtinstallation Lightwalk wollten die Studierenden die Menschen animieren, diese Passagen mehr zu nutzen, sie mehr zu beleben und auch die Besucher stärker in den Sonnenhof hineinzuführen. In den Passagen wurden Kameras installiert, die den Vorbeigehenden Trecken aufnehmen und mithilfe einer dreidimensionalen Lichtmatrix als Lichtgestalt innerhalb der Installation in der Hauptpassage projizieren. Auf diese Weise erlebten die Besucher eine sogenannte Augmented Reality, überlagerte Realität, in der nicht nur ihre eigene schattenhafte Präsenz als Datenkörper, sondern auch die der Menschen in den übrigen Passagen eine translokale Begegnung ermöglichte. Ja, vielen Dank für diese Erläuterung der Installation. Bewegung wurde also in Form von Lichtmustern visualisiert und durch Spiegel vervielfacht. Welche erzählerischen und szenografischen Aussagen dieser Ort damit erhält, das beantwortet uns nun David Heaton, der Teil der Studenten war, die dieses Projekt realisiert haben. I think that this is a really interesting question. In terms of the concepts of light and matter, these are really integral to Light Walk. It's because we're visualizing people through literally light as matter. And we are transmitting their location in space into this new 3D matrix or this new kind of ephemeral space or almost this infinite space located within this one specific tunnel. And layering the multiple people from the multiple passages into one space. And in this case, it's not so much of a physical interaction whereby you're not touching something specific, but your physical self is being translated into a completely non-physical data or visualization or what we call a data ghost. And so the interaction is not necessarily a physical or non-physical one, but I think the interaction is more seeing or understanding that as you're walking through the main tunnel, that somehow your presence is being tracked through the lights around you. And so those lights are glowing. But then also you notice that, you know, what are these other sort of data ghosts or light, almost like pillars, going next to me? So kind of that understanding of that you are making an influence on this light space. So then there must be another person somewhere else making an influence as these other light ghosts going through the tunnel. And so I think it's trying to get people to understand that that their presence is noted, and also the presence of another person somewhere else is also noted. And it's kind of interesting to see people possibly understand that or maybe start to interact with these ghosts, even though it's not a two-way interaction. Genau, laut David wurde hier ein flüchtiger, vergänglicher Ort geschaffen. Das physische Ich und das nicht physische Ich wurde in nicht physische Daten übersetzt. Oh Gott, das Wort physisch ist kompliziert. Wurde in nicht physische Daten übersetzt und schließlich in Licht transformiert. Gespiegelt und vervielfältigt entsteht so ein nicht physischer Lichtgeist. Gleichzeitig setzt man als Individuum mit anderen Akteuren in diesem Fall Passanten der Stadt Jena, auseinander und vor allen Dingen mit deren projizierten Lichtschatten. Man nimmt diese wahr und reflektiert das Verhalten anderer sowie sein eigenes im Stadtraum im Moment. Sabine, wie siehst du die persönliche Rolle des Menschen als individueller Akteur in der Stadt? Welche nachhaltigen Wirkungen haben die beiden Installationen auf die Stadt Jena außerhalb des City Visions Festivals? Ich finde es wichtig, dass die Stadtbewohner, also auch die Bewohner von Jena, bewusst einbezogen wurden, um aktiv und interaktiv auf die räumliche Umgebung Einfluss zu nehmen. Bei den Installationen ging es darum, dem Sonnenhof eine neue Identität zu verleihen, ihn auch im übertragenen Sinn in ein neues Licht zu rücken und bei den Besuchern eine nachhaltig positive Erfahrung zu entwickeln und zu hinterlassen. Die künstlerische Gestaltung der Projekte und die Interaktivität verbesserten die Aufenthaltsqualität dieses Ortes. Die Besucher konnten durch ihr individuelles Verhalten Einfluss nehmen und die Atmosphäre während des Festivals temporär verändern. Die Lichtinstallation wollte aber auch Gedankenanstöße geben, um über die unsichtbaren Informationen und Datenströme, die in einer Stadt entstehen, nachzudenken. Das Projekt Sonnengarten beispielsweise spricht unser Verhältnis zur Natur an und erzeugt ein neues Bild von Stadtlandschaft. Ich denke, die Lichtinstallationen haben dazu beigetragen, unser Bild und Mediengedächtnis nachhaltig anzureichern und werden sicher noch länger nachwirken. Und wer weiß, vielleicht werden wir sie ja auf anderen Festivals nochmal wiedersehen. Einen nun etwas kritischeren Blick auf das menschliche Verhalten zeigt uns Björk in dem Lied Human Behavior. Stille hört das Funken. Ein Laut der Stille vor dem überraschten Ohr. Bauhaus FM. Willkommen zurück zur 48-Stunden-Sendung von Bauhaus FM und wir reden immer noch über Neuigkeiten aus der Fakultät Architektur und Urbanistik und genauer über das City Visions Jena Festival, das im vergangenen Oktober stattfand. Hallo zurück, Sabine. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie genau die Projekte, diese Rauminstallation im Maßstab 1:1 realisiert wurden. Das war doch sicherlich eine Herausforderung für die Studierenden. Ja, ein ganz neues oder großartiges Format, die 1:1-Realisierung. Die Studierenden hatten Teams gebildet, weitere Hilfe und Unterstützung von weiteren, also von weiteren Studierenden eingebunden, wie sie arbeiteten zusammen mit Hasibullah, Sahib Zada, mit Maike Haller, Maria Degert, Dora Tego, Dima Maikari und Emir Genk, also in interdisziplinären Teams, in Workshops in der Sommerpause an der Planung und Realisierung dieser Projekte. Für die statische Umsetzung hatten sie dann Unterstützung vom Büro Münz und Partner aus Weimar für die Holzkonstruktionen. Dann musste das Material beschafft werden. Die einzelnen Elemente wurden in der Holzwerkstatt hier am Campus hergestellt. Die Beleuchtung und technischen Geräte wurden teilweise im Ausland bestellt. Das war manchmal sehr spannend, dass auch die Deadline eingehalten werden konnte. In Jena wurden dann alle vorgefertigten Teile montiert. Das war eine sehr aufwendige Aktion, aber die Studenten waren voll Enthusiasmus und Motivation bei der Sache. Und die beiden Rauminstallationen wurden ja auch von der Presse und von den Besuchern des Festivals sehr gut angenommen. Kommen wir nun zum Abschluss. Wir sind in den letzten Minuten dieser Stunde. Nochmal zurück zu Media Architecture selbst. In deiner Dissertation Der mediale Raum der Architektur schließt du mit folgenden Worten ab, wenn ich dich da zitieren darf. Die entwickelte Analyse der neuen Wirklichkeitssphären, die virtuelle Räume neuer Medien im aktuellen physischen Raum der Architektur eröffnen, zeigt, wie Medium, Form, Wahrnehmung und Kommunikation des architektonischen Raumes in Wechselwirkung mit diesen neuen Medien treten. Inwieweit haben sich diese Wechselwirkungen denn seit 2005, seit dem Bestehen des Studiengangs Media Architecture, der ja letztes Jahr sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert hat, verändert? Was sind aktuelle Fragen, die zurzeit im Studiengang erörtert werden und untersucht werden? Und was sind neue Herausforderungen? Ich möchte vielleicht nur mit einigen kurzen Stichpunkten antworten. Aus meiner Sicht sind die Wechselwirkungen zwischen aktuellen und virtuellen Räumen viel vernetzter und komplexer geworden. Die Architektur ist durchdrungen von unsichtbaren Datenströmen, die wir eben nicht ohne weiteres wahrnehmen können. Aus meiner Sicht geht es darum, die räumliche Qualität der Orte zu stärken und besonders auszuprägen, an denen Informationen ausgetauscht, verarbeitet oder gespeichert werden, und die Gestaltung physischer Räume der Kommunikation mit einzigartigen Atmosphären, wie zum Beispiel zu diesem Festival, aber auch dauerhafter zu gestalten. Die digitale Interaktion mit Architektur ist heute für uns schon zur gewohnten Erfahrung geworden, nicht nur im Stadtraum, auch in unserer ganz alltäglichen Umgebung. Wir leben heute schon mit dem Internet der Dinge. Wir fragen uns im Studiengang, wie reagiert die Architektur auf die neuen medialen Entwicklungen und wie macht sich die Architektur diese neuen technischen Möglichkeiten zunutze? Ja, und in diesem Sinne studieren die Studierenden ja dann auch interfakultativ nicht nur an der Architekturfakultät, sondern auch bei den Medien und können so natürlich auch ihr Spektrum erweitern. Was ist denn deine persönliche Meinung zu diesen neuen Herausforderungen, die sich da in der Schnittstelle der Feldern von Medien und Architektur zeigen? Ja, vielleicht nur ein kurzes Statement. Die Architektur wird sich sicher mit fortschreitender Entwicklung der neuen Medien, aber auch neuer Technologien innerhalb des Feldes der Architektur und der durchaus steigenden Komplexität auch der Produktions- und Fertigungsmethoden noch interessantere Spielräume der Gestaltung erschließen, die vor allem zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen können und sollen. Ja, und zum Abschluss dazu noch eine letzte Frage von mir, die dann auch wieder zum Rubriktitel Neuigkeiten aus der Fakultät Architektur und Urbanistik zurückführt. Im Februar, nämlich genauer gesagt vom 11. bis zum 14. Februar, findet ja an der Fakultät A&U die sogenannte Spring Exhibition statt, zu der auch die Entwürfe des gerade laufenden Erstsemester-Einführungsprojekt der Media Architecture gezeigt werden. Was genau wird denn da gezeigt und wobei handelt es sich denn da bei diesem Projekt? Wir arbeiten gerade mit den Studenten an dem Thema Summary Oberlichtsaal Galerie 2019, also ein sehr vielverheißender Titel, und mit der Absicht, Ausstellungsräume zu entwickeln, die für das Bauhausjubiläum in 2019 im öffentlichen Raum wirksam werden können und die als Referenz den Oberlichtsaal, eine Neuinterpretation, also eine räumliche Neuinterpretation, sich vorgenommen haben. Zum einen konstruktiv, also als temporäre Ausstellungsräume, zum anderen auch die unterschiedlichen Formate der Kommunikation, die in diesen Räumen dann visualisiert werden können. Und ja, es ist geplant, dass Modelle, Pläne, Videos dann im Hauptgebäude zur Spring-Ausstellung gezeigt werden. Ja, da sind wir doch alle sehr gespannt, was da genau gezeigt wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du da warst und mit mir über das City Visions Festival gesprochen hast und natürlich auch bei allen Leuten da draußen, die gerade die 48-Stunden-Sendung von Bauhaus FM sich anhören. Und wir verabschieden uns mit dem letzten Lied von Florence and the Machine, Poor Feeling. Ja. Vielen Dank auch, Lisa, für deine Fragen und für das Gespräch und für die nette Moderation. Ja, schönen Nachmittag euch noch.